Ich will die Folge mit einer Entschuldigung anfangen. Das steht bei mir ganz oben bei Topic Einstieg. Willst du dich entschuldigen? Ich will mich bei allen Roy-Bianco-Fans entschuldigen. Ich habe denen Unrecht getan, aber es war nicht so drastisch, wie du mich in den 2 Wochen, die jetzt dazwischen liegen, hingestellt hast. Du hast nämlich behauptet, ich hätte sowas von drauf rumgehatet, aber so war es dann auch wirklich nicht. Ja, die Leute, die wissen, wie es genau war. Nee, ich habe sogar in der Folge gesagt, ich höre es mir an und habe es direkt am Tag danach, habe ich einfach mal, ich glaube, es war auf YouTube Music angegeben, Roy Bianco, und dann einfach Play gedrückt, dann suchte er irgendwelche Lieder, die meistgehörtesten zusammen, und machte einem da so eine kleine Radiostation draus. Und ich bin super reingekommen. Ich habe dir auch direkt so nach 2, 3 Liedern geschrieben, dass ich es richtig geil finde. Und ab da ging es eigentlich auch los. Ich habe mich dann da durchgewühlt und mir die Songtexte verinnerlicht, was gar nicht so schwer fällt, weil die sind sehr eingängig. Und ich habe seitdem eigentlich auch permanenten Ohrwurm von irgendeinem von den Liedern. Immer ist ein anderes, aber die haben so kranken Ohrwurm-Charakter, die Lieder. Das ist nicht normal, gell? Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, was da so das Ding ist, wie die das machen. Aber es geht halt brutal ins Ohr. Es ist wirklich, also nochmal, um es vielleicht zu beschreiben, es ist auf jeden Fall so Schlagermusik, aber sehr abwechslungsreich und nicht so Billo-Schlager, also nicht nur so Uftschak und irgendwelche Billo-Synthies, sondern die haben eine Trompete dabei, also geht so in die Richtung Festspengler und so oder andere Lieder mit Trompete, aber immer so recht entspannt, also auch nie übertrieben. Da habe ich am Anfang gedacht, ja, wäre vielleicht geil, wenn im Refrain nochmal irgendwas Pumpenderes dazukommt oder so, aber so ist super entspannende Musik. Über das lange Wochenende weg war ich auch fort und ein bisschen wandern. Und beim Wandern hat man ja eigentlich keine Musik um sich rum, kein Radio, keine Kopfhörer auf und nichts. Und da habe ich das Lied, was ich dann von morgens an im Kopf hatte, hatte ich einfach den ganzen Tag über im Kopf. Und es war ganz genau ein Lied. Und am nächsten Tag, bei der nächsten Wanderung, war es dann ein anderes Lied. Aber immer das gleiche Lied und den ganzen Tag. Es wird dann irgendwann auch anstrengend, ja, aber trotzdem. Ich wollte dich gerade fragen, wird es dir nicht so viel? Ja, man kann es trotzdem noch hören. Also ich habe auch, also man läuft auch Gefahr, wenn man was richtig cool findet anfänglich, dass man so oft hört, dass man das dann irgendwann nicht mehr so leiden kann. Das kann ziemlich schnell gehen. Bis jetzt ist der Punkt noch nicht gekommen, bis jetzt finde ich es noch cool. Es ist auch überschaubar, was die bis jetzt haben. Ja. Also einfach mal reinhören. Und was man auch empfehlen kann, sind die Videos. Die sind auch sehr, sehr liebevoll gemacht. Ja, und schaut euch das, diese Videos, die es bei Spotify mit dazu gibt, schaut euch die auch an. Die sind auch unterhaltsam. Wenn ihr nicht das ganze Musikvideo auf YouTube schauen wollt, dann macht das. Das war meine Entschuldigung. Dankeschön. Meine Große. Das hat mir viel bedeutet, Patrick. Ja. Gut. Start mal rein. Start mal rein. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens und Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, hier bin auch ich. Hier bin auch ich. Ich habe überlegt gehabt, also es machen andere Podcasts, ob wir einfach mal Fragen an die Community stellen, aber sie können nicht einfach nur die Frage irgendwo in Instagram wo reintippen, sondern sie müssen eine Sprachnachricht formulieren. Oh ja. Was hältst du davon? Finde ich gut. Also sie sollen uns Fragen stellen. Genau, kann man das in Instagram machen? Nee, gell? Nee. Doch privat. Geht es? Ich glaube, da kann man Sprachmemos machen, ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir es technisch umsetzen. Das überlegen wir uns noch im Nachgang. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Vor allem können sich dann die Leute selber hören. Also haben sie auch was davon. Und sie müssen auch für ganz kurze Zeit, ich würde sagen maximal 30 Sekunden oder sowas, könnt ihr noch einen kleinen Gruß loswerden. Und euch vielleicht kurz mit Namen vorstellen. Das auch nett von Nachteil. Und dann stellt uns eine Frage, so à la Lukas fragt, hieß das so? Ja, weiß ich nicht. Sowas. Sowas in die Richtung, also was euch brennend interessiert und keine so eine 0815-Frage vielleicht. Ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben. Probieren wir das mal. Also es funktioniert nur, wenn ihr mitmacht. Deswegen, liebe Leute, gebt euch ein bisschen Mühe. Ja, auch an die Neuankömmlinge. Neuankömmlinge. Ich habe nämlich von vielen Leuten gehört im Geschäft, dass die jetzt auch mit am Start sind. Sind jetzt alle infiziert, ja, oder was? Ich kenne jetzt 3 neue Hörer. Ja, wie kommt das? Ja, das habe ich halt. Hast Werbung gemacht? Also ich war ja auf Montage in China. Ja. Vielleicht kommen wir da nachher noch geschwind zu. Da habe ich halt Werbung gemacht an einen und der spreadet es halt so ein bisschen. Ja, es ist angenehmer, wenn jemand anderes das für einen übernimmt, weil wenn man selber so sein eigenes Sach promotet, ist immer ein bisschen unangenehm, ja, finde ich. Und dann kommen sie immer her, hä? Ja, wie heißt jetzt nochmal dein Podcast? Ich sag Carstensen Crusoe. Wie? Ich schreib's dir auf Teams. Ja, der Name ist zum so mündlich überliefern ein bisschen schwierig, ja, muss man leider zugeben. Ja, aber das ist halt ein Podcast für die Waren. So nämlich. Da stoppen wir nicht. Ja, freut mich. Dann heiße ich die drei neuen Hörer. Hoffentlich sind es vielleicht sogar zufällig ein paar mehr. Herzlich willkommen. Und wenn es euch gefällt, dann immer gerne weitergeben. Am besten an Freunde und Familie. So funktioniert es nämlich am besten. Ja. Auch Mütter. Mütter finden das generell lustig, was wir hier so erzählen. Echt? Nee. Meine Eltern haben es, glaube ich, eine Zeit lang gehört. Aber meine Mutter hat gerade drei Folgen gehört oder so. War deine Mutter nicht komplett verwirrt? Dass, ja. Was machen die da jetzt? Und meine Mutter hat auch die ganze Zeit dazwischen geredet. So, die hat den Sinn von Podcast nicht verstanden. Ja, die wollte halt auch mitreden. Ja. Ihren Senf dazugeben. Und meistens fragt sie mich, wenn ich heimkomme, so, ja, und um was ging es heute? Und ich weiß so gar nichts mehr. Was direkt nach der Aufnahme? Ja, direkt alles vorbei. Ich muss auch immer, ich schiebe es immer auf Donnerstag, das alles fertig zu verpacken und zu encodieren und hochzuladen. Und dann schreibe ich auch immer noch einen ganz kleinen Text. Und da will ich auch mal inhaltlich so ein bisschen was auffassen, nur stichpunktartig, also zwei, drei Sachen. Und selbst das weiß ich, und das ist ein Tag danach. Also es ändert auch nichts, ob ich das direkt danach mache oder einen Tag danach, nach der Aufnahme. Dadurch, dass es einfach so ein geballtes, bisschen längeres Gespräch ist, kann man sich an Details gar nicht mehr erinnern. Weißt du, woran wir uns aber erinnern können? Ans Wochenende. Ans Wochenende. Was ging da? An der Samstag. Haben wir das angeteasert eigentlich? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben nur gesagt, dass wir was zusammen erleben. Okay. Ja. Ja, willst mal eine kleine Bubble starten? Ich weiß gar nicht, was das für die Kategorie ist. Ist auch egal. Gibt keine Kategorie dazu. Gibt keine Kategorie. Nee. Wir brauchen einen Jingle für die Wochenendgeschichten mit Patrick und Stimmt, Felix. Stimmt, eigentlich läuft es eh immer auf Wochenendgeschichten raus, weil wenn wir am Wochenende nichts erleben, dann wird es auch immer ein bisschen schwierig, über irgendwas zu reden. So. Ja. Zum Glück sind gerade die Wochenenden immer gefüllt und es gibt immer was zu erleben. Wie auch letztes Wochenende, letzten Samstag, sind wir zusammen ins Stadion gegangen. Ja, Mann. Meine Stadionentjungferung, es war endlich soweit. Ich war es erst mal im Stadion. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat es angefangen gehabt? Ich glaube, ich habe zufällig mit David drüber geredet, dass ich auf TikTok immer mehr vom VfB TikTok-Channel ein paar Videos eingespielt bekommen habe. Und da fand ich, hat es mich irgendwie begeistert, wie die am Anfang alle so die Namen nacheinander rufen. Und ich glaube, in einem Video, ich weiß nicht, ob das auch VfB war, zeigen sie so ihre Kamera, mit der sie rumlaufen oder irgend solche Sachen. Oder tun die Spieler irgendwelche schwäbischen Worte vorlesen lassen oder raten lassen, was es heißt oder so. Und das haben die eigentlich ganz gut gemacht. Da hat sie mich so ein bisschen gecatcht, das habe ich erzählt. Da hat er gleich gemeint, ah, müssen wir ins Stadion. Er sucht ein Spiel raus. Und dann haben wir auch ziemlich schnell irgendeinen Termin festgenagelt. Und es war dann der, was war es jetzt, der siebte? Zehnte. Siebte, zehnte VfB gegen Wolfsburg in der MHP Arena in Stuttgart. Und wir haben es ganz groß aufgezogen. Die erfahrenen Leute haben vor allem mich da so ein bisschen durchgeschleißt und mir gezeigt, wie man so einen richtigen Stadionbesuch macht, weil man fährt nicht einfach nur hin, guckt sich das Spiel an und fährt wieder heim, sondern es gibt so drumherum ein bisschen was. Ja, man muss aber auch sagen, wir haben es ein bisschen ausgeschmückt. Okay. Also doch nicht der normale Zustand. Ja, doch, normal war es schon, aber ein bisschen extremer. Okay. Ein bisschen, weil es fing ja schon krass früh morgens eigentlich an. So, wir haben uns, glaube ich, um 10 hier getroffen in Almersbach, yeah, und haben gesagt, ja, okay, lass einfach mit dem E-Bike nach Erbstetten ballern, wo wir uns alle zusammentreffen, weil dann haben wir kein Auto da, keiner muss irgendwie schauen, dass er nicht so viel trinkt. So. Oder bis dahin wieder so fahrtüchtig ist, um heimzufahren. Und das Fahrrad stehen lassen ist jetzt aus, nicht so der große Eck, wie so ein Auto stehen lassen, das ist nerviger. Ja. Ja, und dann haben wir angefangen mit dem Weißwurstfrühstück. Ja. Hat ganz sich getiegen. Der liebe David, der auch dann die ganzen Karten und alles organisiert hat, hat uns auch mit Weißwurst und Brezeln versorgt und haben erstmal gediegen Weißwurstfrühstück gemacht und auch direkt gleich mit einem Hefeweizen reingestartet, weil das war auf jeden Fall nicht das erste Bier, das man an dem Tag getrunken hat. Das einzige Bier, das so rum ist. Das erste war es schon. Das erste war es schon, genau, aber nicht das einzige. Ja, man trinkt ja immer nur 2 Bier am Tag. Ja, das erste und das letzte. So ein Quatsch. Oh Mann. Ja, aber wie es bei so einem Stadionbesuch halt ist, muss man unterwegs natürlich auch was trinken, weil man ist ja viel unterwegs. Und was mir dabei besonders gut gefällt, ist, wie einfach das funktioniert, wenn man so Stadionkarten hat, da sind immer Bus- und Bahntickets dabei für keine Ahnung wie viele Stunden vor dem Spiel und nach dem Spiel. Nach dem Spiel war es, glaube ich, bis 4 Uhr nachts oder sowas. Kannst du noch fahren. Ja, und du zeigst einfach nur chillig dein Handy, das ist immer alles dabei in so einer easy Mail, die du vom VfB kriegst und dann hast du eigentlich alles, was du brauchst auf dem Handy. Ja, das ist eigentlich schon cool. Also wenn du überlegst, ich glaube, wenn man allein so mit Öffis nach Stuttgart kommen will, ist man bestimmt auch, also vor allem hin und zurück, ist man auf jeden Fall 10 Euro los. Das heißt, wenn man das vom Kaufpreis von einem Ticket abzieht, ist gar nicht mehr so teuer, ja. Das Ding. Ja, wir haben direkt in Erbstetten auch, das haben wir vorher sogar geplant, wie wir das machen, direkt beim Getränkemarkt der Wie formuliert man das? Mein Kopf ist ein Knochen. Im Vertrauen der Erbstädtner, wollte ich sagen, nicht dem Getränkemarkt unseres Vertrauens, sondern dem Vertrauen von den Erbstädtnern. Aber der Getränkemarkt halt der Erbstädtnern des Vertrauens. Funktioniert einfach nicht. Das ist kein schöner Satz. Auf jeden Fall haben wir uns da 2 Sixpacks geschnappt. Und ab da, ab der Bushaltestelle, da haben wir noch auf den 6. Mann gewartet. Der musste noch arbeiten bis dahin. Hat noch ein bisschen Kraft. Und dann waren wir zu 6 und das ist eigentlich eine gute Zahl fürs Stadion, weil dann gehen die Bier immer auf vom Sixpack und solange Platz ist, ist hinten im Bus ja auch so 3 Plätze nebeneinander. Quer zur Fahrtrichtung. Quer zur Fahrtrichtung, genau. Und dann gegenüber voneinander, also auch wieder 6 Sitzplätze. Und dann bist du immer so ein 6er-Paket, ja. Ein kleines Sixpack, ja, nicht da unterwegs. Nicht nur so ein Sixpack-Bierpass da oder der Bus, sondern auch einfach die Tragerl im Stadion sind einfach auch 6 Bier in so einem Tragerl drin. Das war perfekt. Ja, war eine sehr gute Anzahl, merkt es euch. Ja, und eigentlich kommt man auch dann von der Bestätten zumindest ziemlich gut nach Stuttgart. Wir sind, glaube ich, sogar gerannt dann auf die Bahn. Ja, wir hatten versucht, den Regio zu erwischen. Ja, aber hätten der war auch voll. Bekommen, aber der Schrappel voll, das ist ja... Hätten wir uns eigentlich schon denken können, weil die wollen alle in Richtung Stuttgart fahren. Die ganze aber wir hatten es ja auch eigentlich gar nicht eilig. Wir hatten eigentlich, ich weiß gar nicht, das war so eine spontane Idee und alle sind einfach losgerannt. Ja. Wie so Idioten. Dass wir da niemanden vergessen haben, war aber alles. Boah, ich war richtig, richtig langsam. Ich hatte noch den Sixer in der Hand und dann die Treppen runterlaufen. Puh. Stimmt. War nix. Ja, und in der Bahn gibt es leider keinen 6er-Sitzplatz. Naja, wir gibt es einen 8er und so ganz und zu 4 in so einem 4er ist auch schon eng, vor allem mit 4 Jungs. Ja, da haben wir uns einfach dann 2 Vierer geschnappt und sind dann gemütlich mit unserem Bier nach Stuttgart gefahren. Da dann im Cannstatt ausgestiegen und dann war schon viel los. Also ich habe so den Bahnhof, glaube ich, noch nie erlebt. Das ist verrückt. Das ist verrückt, aber ich bin halt auch kein Vasenmensch oder sowas. Und wenn Konzerte sind, war es auch nie so voll, zumindest nicht zu der Uhrzeit. Also auf einmal sieht man halt sehr viele VfB-Trikots und Leute, die aber alle so super entspannt sind, alle irgendwas trinken und sich halt in kleinen Krüppeln unterhalten. Ich wusste auch gar nicht, dass da eine Baustelle ist drumherum. Das ist immer Baustelle. Das ist immer Baustelle. Stuttgart halt. Und da war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Stopp auf dem Tagestrip, war Schwemme. Schwemme. Schwemme. Ich glaube, ich bin da sogar mal vorbeigelaufen und ich könnte nicht sagen, dass das da ist, aber es ist auch gar nicht so spektakulär irgendwie. Ja, Schwemme ist halt wie so eine Art Biergarten ohne Garnituren, so eine Art Parkplatz. So ganz abgespecktes alles irgendwie. Ja. So, es gibt halt so eine kleine Eingangstür, rechts ist gleich so eine Theke, die besteht aus, keine Ahnung, so 10 Bierkästen oder so, die ist ganz, ganz schmal. Ja. Ja, und direkt ums Eck geht's zum Klo. Und dann gibt es da noch so 5, 6 Tische, wo du halt auch drin geschwind was Essen kannst du bestimmt auch, oder? Ja, aber es ist nicht so unangenehm, da drin zu sitzen, weil da halt dann auch geraucht wird und dann... Ist nicht so angenehm, meinst du? Ist jetzt keine krasse Atmosphäre. Da läuft auf einem Fernseher oben im Eck laufen irgendwelche Musikvideos, aber die Musik, die läuft, was glaube ich nur Schlager war oder so Après-Ski-Lieder oder sowas, ja. Die gehören auf jeden Fall nicht zu dem Bild, was dann ein bisschen verwirrend ist. Dann frage ich mich, wieso ist der Fernseher an, aber das ist eine andere Geschichte. Erst ein Vorteil war, dass das Bier da echt kalt war. Und man eine recht große Auswahl hatte, das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, da gibt es halt Stuttgarter Hofbräu und fertig. Also nimm das oder lass es bleiben. Mhm. So war es nicht. Also müssen den zugute halten. Preis eigentlich auch okay. Nur Klo-Situation schwierig. Ich wurde schon vorgewarnt. Und zwar auch eine Schlange vom Klo, was selten ist auf dem Männerklo. Ja, war ein bisschen verstopft und ein bisschen arg viel Überlauf. Ja, nach jedem Spülen ist einfach das Klo übergelaufen, weil es halt nie abgelaufen ist. Und unter dem Klo, dem Pissoir, war da so ein kleiner Eimer, wo immer so ein Teil von dem Wasser, was überläuft, in den Eimer reingeht. Weil ihr kennt es ja, wenn ihr so einen Sprudel einschenkt oder so und den ganz langsam kippt, dann läuft ja das Wasser so an der Flasche außen entlang. Ja. Oder so ein Glas ausleert. Und das Prinzip haben die sich zunutze gemacht und haben halt. Weiß ich nicht, ich glaube, es war eher so zu gute Wille zählt, als effektiv war es. Das Problem war halt eher, dass die Spülung von dem Klo durch Bewegung gesteuert war. Das heißt, selbst wenn da niemand noch mehr Wasser in die Schüssel gebracht hat, aber trotzdem dran vorbeigelaufen ist, hat es halt ausgelöst. Deswegen wurde das randvolle Pissoir einfach laufend wieder mit neuem Wasser überflutet. Ja, man musste ja auch schon breitbeinig stehen. Ja, schwierig. Ja, aber das ist doch genau das, was man will. Ja, dann hat man was zum Erzählen, deswegen so. Geht man in Schwemme. Ja. Was war besser, Schwemme oder der Handyladen danach? Der Handyladen war überragend auf jeden Fall. Also der ist eigentlich so fast direkt, da kommt glaube ich zwischen eine Straße oder eine Gasse. Und dann kommt direkt der Handyladen, konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen. Im Endeffekt haben die überhaupt Handys verkauft? Ja, Handyhüllen verkauft. Nee, die hatten eine Riesentheke an gebrauchten Handys. Die waren safe alle geklaut, hundertprozentig und die waren auch nicht zurückgesetzt. Ich habe gesehen, dass sie Handy-Reparaturen anbieten und vor allem halt übermäßig viele Getränke, Kühlschränke in ihrem Handyladen. So 5 oder so, ja. Aber alles schön mit Glastür, dass man reinklotzen kann. Ja, wichtig. Das ist sehr wichtig, wenn man sowas verkaufen will. Alles eigentlich okay kalt, je nachdem, wo man hingegriffen hat. Und wir haben da dann, durfte sich jeder im Endeffekt entscheiden, was er haben will. Und es wurde auch mehrmals umentschieden, was man haben will. Und dann war der David schon vorne und hat gesagt, ja, hier, das. Ah, nee, doch nicht ein echtes, doch ein Stuttgarter Hofbräu und doch nicht das und hier und da. Und ihr war es eigentlich scheißegal, weil alle Bier haben 2 Euro gekostet. Also die Rechnung für sie war sehr leicht, sie musste nur die Anzahl wissen. Was aber cool ist, wenn man es weiß, weil es gab zum Teil auch sowas wie Desperados und so. Und da zahlt man meistens dann schon deutlich mehr dafür. Und man hätte im Endeffekt auch mehr Pfand. Das Pfand war eigentlich auch scheißegal. War in unserem Fall auch scheißegal. Wir haben es immer den freundlichen Herren mit ihren Einkaufswägen und Taschen übergeben, die auch zum Teil immer ein bisschen gedrängelt haben. Aber wenn man es da drauf anlegt, kann man richtigen Schnabber schießen. Ja, auf jeden Fall. Also Handyladen, top. Empfehlung. Uns hat ein Klo. Uns hat ein Klo. Der Manu kommt rein und fragt direkt, habt ihr ein Klo? Ah ja, gleich dahinter. Dann hat das sogar jemand rausgeworfen. Die haben ein Klo da drin, kommt rein. Ja, der Mann, ich warte ja wirklich da auf dem Klo, weil der war in der Schwemme, glaube ich, schon 2 Mal. Der Mann hat sich echt gewundert. Der Mann war der Erste auf dem Klo, auf dem Handyladen, dann kam ich, der Krischi. Oh Mann. Oh je. Und dann waren wir immer noch nicht weit weg. Wir waren immer noch am Bahnhof quasi. Stimmt, da geht noch ein ganz weiter Weg bis zum Stadion. Ja. Ist uns da irgendwas passiert? Da habe ich ein paar Bilder gemacht, weil das fand ich schon cool. Auch was ich so nett kenne, wenn man nur wegen einem Konzert oder sowas da ist. Es ist wirklich eine Masse an Menschen, die darüber läuft. Ja, halt 60.000. Und alles so in so einem gleichen mäßigen Tempo. Also niemand drängelt rum oder läuft super langsam oder sowas. Es geht immer voran, so, obwohl eigentlich für so viele Leute gar nicht so viel Platz ist. Ja, du musst dich ja auch gar nicht beeilen. Es ist ja kein Konzert, wo du vorne hin musst. Nee, du hast deine sicheren Plätze. Also die in den Stehblocks natürlich. Okay, ja. Da ist dasselbe Prinzip. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Das fand ich cool, cooles Feeling, so mit allen Leuten in die gleiche Richtung zu laufen. Und alles schon so ein bisschen angetrunken. Ja, war schön. Gucken. Ja, wir haben auf jeden Fall viele, ich hab mich sehr bemüht, da viele Bilder zu machen. Ich habe gar nicht viele Bilder gemacht. Hab da gar nichts gerissen. Aber wir haben noch ein Bild gemacht mit dem Stadion aktuell. Das war ein gutes Bild. Da haben wir uns alles von Stadion aktuell genommen. So ein Heftle, das alle zwei Wochen rauskommt mit aktuelle Kader und Mannschaftsbildern und so ein Quatsch. Und Einzelbilder, so Poster für Kinder. Wo man raustrennen kann. Ja, genau. Um es aufzuhängen. Ja, genau. So, ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt. Es hat mich gar nicht interessiert. Aber ich fand es so cool. David sagt, ja, jetzt nehmen wir uns direkt mal ein Stadion aktuell mit und alles so im Greifreflex. Ja, so nimm mal eins mit. Nimm mal eins mit. Ja, war sehr schön. Gab es noch da irgendwas Interessantes zum Einlass? Wir hatten uns überlegt gehabt, gerade Manu, der hat sehr mal nett so mit dem ganzen Tickets-Ding und so und seinem Handy, ob wir ihm das Ticket ausdrucken und zwar in der größten Größe, die wir es schaffen zu drucken, was vielleicht ganz witzig gewesen wäre, aber vielleicht auch richtig kacke, weil direkt, also du wirst kontrolliert, wenn du reinläufst, so ganz, ganz oberflächlich wirst abgetastet. Und dann kommst du an dieses Drehkreuz und da musst du halt dann deinen QR-Code vom Ticket hinhalten, damit du reinkommst. Und da wäre niemand gewesen, der ihm dann an der Stelle hilft. Also er wäre ziemlich aufgeschmissen gewesen. Das wäre schon fies gewesen in der Situation. Ja, man hätte mal halt als Notfall noch auf dem Handy gehabt. Ja. Wäre auch kein Problem gewesen. Aber erst mal dumm stehen lassen und auslachen. Ja. Das wäre die Devise gewesen. Ja, hätten wir machen müssen. Machen wir nächstes Mal. Noch nächstes Mal. Ja, dann sind wir reingesteppt. Du hast direkt ein Sixer Bier im Trägerle in der Männerhandtasche organisiert. Da kriegt man zu den Bechern noch so einen Kartonschuber mit Löchern drin, dass man es in eine Hand tragen kann. Theoretisch zum Ausgleich hätte man direkt zwei solche Dinge holen können. Und dann haben wir unsere Plätze gesucht. Man läuft eh schon an der richtigen Stelle rein. Ich glaube, da wird darauf geachtet, wo man rein muss. Ja, genau. Du kommst auch nicht überall rein mit deinen Karten. Du kommst nur an deine Stellen rein, wo auch dein Block ist. Ich glaube auch sinnvoll. Sonst gibt es voll das Chaos. Und zum Abtasten in deine Blocks wahrscheinlich abgetastet. Wenn du jetzt in Kurve gehst oder so, da ist es extremer. Okay. Weil da sind halt bestimmte Gegenstände verboten, die dann so reingeschmuggelt werden. Genau. Solche Sachen. Genau, solche Sachen. Nee, und bei solchen Blogs, da ist ja nie was. Wer soll da was reinschmuggeln? Ja, wir saßen direkt neben dem Gäste-Fan-Bereich. Wie heißt das? Auch Blog. Gäste-Blog. Der Gäste-Blog von den Wolfsburg-Fans. Und als wir angekommen sind, haben sie angefangen, an dem Zaun, wo man auf die Fans sieht, im unteren Bereich irgendwelche Plastikfolien hinzukleben, was ich irgendwie gar nicht verstanden habe. Ja, es war so eine weiße Sichtschutzfolie. Also nicht normal, dass man sowas macht? Nee, das ist nicht normal im Fußballbusiness, außer man hat wenige Fans, weil die Kamera schaut von diagonal gegenüber hin. Okay. Wenn die da die Folie hinmachen, sieht man die ersten Reihen nicht, dann sieht man nicht, dass das so wenige sind. Ah, okay. Kann es sein, wir wurden dann gefilmt oder wir eher nicht, eher die Fans? Ja, wahrscheinlich. Normalerweise tut man nicht in den Block reinfilmen. Mhm. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man da nicht reinfilmt, weil die Leute halt Bengalos zünden, das ist nicht erlaubt. Dann wirst du halt rausgezogen und die haben halt immer Sturmhaube auf. Und wenn du da in den Block reinfilmst, da haben die Ultras irgendwie was dagegen. Ich bin kein Ultra, aber sowas schnappt man halt so auf. Okay. Ja. Ja, war interessant da drin. Die hatten nämlich auch große Trommeln. Keine großen Fahnen, die von VfB-Fans hatten große Fahnen. Wo ich mich auch gefragt habe, laufen die mit dem auch einfach durchs Drehkreuz durch oder was machen die? Ja, die sind auseinandergebaut. Die, sind die Trommeln auch? Nee, die Trommeln nicht. Die Trommeln musst du vorher anmelden auch. Ah, okay. Es sind, glaube ich, nur x Trommeln erlaubt pro Block. Und ja, genau, die nehmen die dann einfach mit und die gibt es dann spezielle Eingänge, da gibt es dann so große Drehkreuze. Trommeleingänge. Ja, sowas. So extra große Drehkreuze für Trommel. Ja, es gibt halt so ein großes Drehkreuz, so wie es aus einem Freibad kennt oder sowas. Da kommt man dann durch. Und die Fahnen auseinandergesteckt. Genau. Ja, das würde mich, glaube ich, ein bisschen ankäsen. Ich habe gedacht, so wo es anfing, haben die schon so ein bisschen angefangen zu schwenken und dann immer mehr. Je näher es Richtung Anpfiff ging und da habe ich gedacht, dann hören die auf, damit die alle genug sehen, aber Die hören einfach nicht auf. Die tun einfach das komplette Spiel über ihre Fahne schwenken. Ja, die wollen ja nicht das Spiel sehen, die wollen ihre Mannschaft anfeuern. Ja. Ja, das ist halt so. Du lebst das halt schon für den Verein. Ja, okay, okay. So, das ist so das Ultraleben. Stimmt, war eigentlich bei den Wolfsburg-Fans auch so. Da stand da vorne einer dran, der irgendwie so ein bisschen ansagt. Und der steht eigentlich mit dem Rücken zum Spiel. Der kriegt ja genau. Auch nicht so viel mit von dem Spiel. Nee, der kriegt fast gar nichts mit. Aber das ist halt dem sein Job. Das ist halt dem sein Job. Ja, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen arg leben für den Sport, damit man das wirklich verstehen kann. Ich fand es ein bisschen fragwürdig. Aber naja. Ich bin ja auch kein Ultra. Ich auch nicht. Ich muss, ich weiß gar nicht, gibt es davor noch was? Ich habe auf jeden Fall den Anpfiff verpasst. Das verpasse ich auch jedes Mal, weil das denkt man gar nicht, wenn man Fußball im Fernseher schaut, aber wenn man im Stadion ist, das geht so fix, die laufen ein, du drehst dich rum, stellst noch schön dein Bier ab und auf einmal geht's schon los. Ja, das ist ganz normal. Ich habe gedacht, was machen die jetzt? Tun die sich jetzt da irgendwie nochmal kurz warm machen oder was? Das Formation Lab oder sowas? Da gibt es auch nicht so eine Ansage, richtig, dass losgeht. Im Pfiff habe ich nicht gehört, keine Ahnung. Im Fernsehen hast du deinen Kommentator und der weist dich ja dann drauf hin und macht so, hat wahrscheinlich so einen bestimmten Wortlaut und dann weißt du, da geht's los und es wird ja dann das Bild so ganz mittig gezeigt, super einleuchtend und du kannst im Fernsehen wirklich nicht verpassen, aber da, ich habe mich echt schlecht gefühlt, aber es ist gut, dass du sagst, dass du es auch häufig verpassen tust. Ich war jetzt, keine Ahnung, wie oft war ich im Leben im Stadion, so 20, 30 Mal und bestimmt 50% habe ich davon verpasst. Es geht einfach immer so schnell. Verrückt. Ja. Wahrscheinlich liegt es aber auch am Alkohol, weil wir waren bestimmt beim 5., 6. Bier oder so, ja. Der hat auch seinen Teil dazu beigetragen, ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten, kommen wir zum Spiel, oder? Wir kommen zum Spiel. Wir haben ein gutes Spiel erlebt, weil das ist ja das, was man will beim Fußball. Man will zuerst enttäuscht werden vom Verein und dann das Comeback starten. Das sind ja die schönsten Siege. Ja. Ja. Weil so zur 30. Minute oder so ging nicht viel im Spiel in der ersten Halbzeit. Wenig Chancen, wenig Eckbälle oder sonstiges. Man hat nur die Fangesänge halt gehört. Und dann haben der Mopf und ich gedacht, ja, okay, lass mal noch eine Runde Bier holen, wir hatten leer und wird schon nichts passieren. Was soll denn schon passieren? Wir kommen zurück und ich sehe so hoch auf die große Videoleinwand und es steht irgendwie 1-0, aber ich habe mir nichts dabei gedacht oder 0-1. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Eckballverhältnis oder sowas, weil das zeigen sie auch immer. Ja, die zeigen generell nicht durchgängig den Punktestand irgendwie. Nee. Die zeigen da irgendeine Werbung, irgendeinen Quatsch, aber nicht, wie viel es gerade steht. So, nee. Die Zeit sieht man zwar immer, aber den Punktestand nicht unbedingt. Ja, und auch bei Eckbällen und so siehst du halt auch immer die Statistik. Und dann setzen wir uns hin und fragen, und, haben wir was verpasst? Ja, direkt, wo ihr rausgegangen seid, 0-1 für Wolfsburg. Ich so, wieso, wie ist denn das passiert? Weil hat sich eigentlich nicht angedeutet, dass die jetzt irgendwie eine Tore machen. Ja, war ein bisschen überraschend auch, vor allem für mich. Ja. Uns ist auch auf das Tor gefallen, wo wir saßen. Ja, so wie alle Tore. So wie alle anderen Tore auch, was eigentlich mega optimal war. Das hat mich sehr gefreut, weil ich habe dann auch schon so gedacht, okay, ja, 1-0 ist auf jeden Fall machbar und die sind ja gerade in guter Form und so. Müssen halt noch ein bisschen aufdrehen, aber dafür gibt es ja eine zweite Halbzeit. Und dann habe ich auch gemerkt, dann drehen die ja und spielen dann auch wieder auf das Tor. Das heißt, wenn sie wirklich jetzt abliefern, dann kriegen wir es Haut, in Anführungszeichen. Aber dann kriegen wir es auf jeden Fall gut mit und haben wahrscheinlich gute Sicht auf die ganzen Tore. Und haben, so sie ab, dann auch. Haben sie abgeliefert, Patrick? Haben auf jeden Fall abgeliefert. Ja, die haben 3 Kisten gemacht, also alle der gleiche Spieler, wo ich am Anfang gar nicht genau wusste, wie der heißt, weil es dann, ja, ist, also das Stadion wurde aufgefordert, den Namen zu rufen und dann siehst du auch den Namen da stehen, aber wie wird jetzt genau ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile hast du drauf, oder? Girassi? Ja, Mann. Zero! Girassi! Wie gut findest du eigentlich, dass, egal wie viel es steht, der Punktestand immer folgendermaßen geschrien wird? Stuttgart 1, Wolfsburg 0. Das ist mein Liebling. Fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Das liebe ich im Stadion. Ich war mal beim Eishockey oder sowas, in, was war das, Bietigheim oder so, und die lagen 4-0 hinten. Also richtig deutliche Klatsche. Und da haben sie jetzt 4-1 geschossen. Und dann Bietigheim 1. Keine Ahnung, Dresden 0. Das ist irgendwie so, immer so. Ja. Ja. Da habe ich auch immer laut mitgeschrien. Das hat mich von Anfang an überzeugt. Und da wusste ich auch schon, also ich wurde, glaube, ein, zwei Wochen vorher ein bisschen gebrieft. Mir wurden schon die VfB-Lieder gezeigt. Und auch gerade sowas, dieses, dass die Gegentore nicht gezählt werden, dass man immer Null sagt und so. So ein bisschen Eigenheiten. Was ich zu den Fangesängen vielleicht an der Stelle sagen kann, die Lieder sind jetzt nicht unbedingt Banger. Die sind okay, aber da ist noch Luft nach oben. Ich glaube halt, das hat sich halt etabliert, deswegen ändert man das jetzt nicht einfach. Aber weiß ich nicht. Die haben mich nicht so mitgerissen wie der Roy Bianco, sag man es mal so. Ja, mit so einer einfachen Trommel machst du jetzt auch nicht so die Banger-Lieder. Ja, nee, ich meine auch zum Beispiel die, wo ganz am Anfang kommen, dieses mit Stuttgart kommt, Stuttgart kommt, diese Dinger da. Ach, die Dinger. Ja, okay. Da hast du vielleicht recht. Ja, da, also ich kann es ja nicht vergleichen. Ich kenne die von den anderen Mannschaften genauso wenig, aber. Ja, es muss halt einfach sein, einfach zum Mitschreien und bleibt halt auch im Ohr, ne? Stuttgart kommt. Ja, das aber auch als einziges, dann merkst du ja, wie gut die Strophe sein muss, wenn nur das übrig bleibt. Ja witzig war es auch dadurch, dass wir so nah an den Wolfsburg-Fans waren und die halt mit ihren Trommeln immer so ihre Dinger da gemacht haben und auch was gesungen haben. Man hat nicht so viel verstanden. Ich habe so gut wie gar nichts verstanden von denen. Aber vor uns war so ein kleiner Familienausflug in den Reihen vor uns, also zwei Eltern mit ihren Kindern. Und die Frau ist, glaube ich, auch nicht so der begeisterte Fußballfan. Und die wurde richtig mitgerissen von den Wolfsburg-Fans, weil die, wenn sie geklatscht hat, hat sie immer im Rhythmus von den Wolfsburg-Fans geklatscht. Auch wenn gerade gar nichts passiert ist, sie hat einfach so für sich mitgeklatscht. Die wurde da von den Trommeln komplett mitgerissen und hat auch immer so ein bisschen mitgewippt mit denen. Ja, stark. Vielleicht soll sie das nächste Mal Stehplatzkarten holen. Ja, und dann konnten wir es feiern, wo das Spiel aus war. 3-1 entstand und ein guter Tag bis dahin auf jeden Fall. Dann kommt Paradise City, wieso auch immer. Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich kommt Paradise City, es kommt immer im Stuttgarter Stadion. Dann sind wir raus und haben einen ganz vercheckten Weg zurück zum Bahnhof genommen. Ja, keine Ahnung, die haben uns nur in eine Richtung rausgelassen, warum auch immer. Das ging gar nicht anders. Und wir haben auch gedacht, wir könnten irgendwo abkürzen, aber da war dann ein Zaun, da konnten wir dann auch nicht rüber. Ja. Und dann sind wir irgendwo außen rumgelaufen, da sind wir dafür an irgendeinem Bierstand vorbeigekommen, wo man sich auch ein bisschen hinsetzen konnte. Das fand ich eigentlich mega entspannt. Haben dann kurz gechillt. Du hast noch ein bisschen gekickt mit so einem kleinen Jungen. Ja, war so ein kleiner Junge, der war ganz alleine auf dem Riesensportplatz, hat den Ball dazu so mit sich selber gespielt und ich weiß halt als Fußballer, dass sich das nicht auf Dauer bockt. Alleine zu kicken. Ja, das kannst du mal so 10 Minuten machen, aber irgendwann ist dann halt auch langweilig und dir gehen auch die Ideen aus. Dann habe ich gedacht, ja, okay, in meinem Rausch kann ich dem mit dem ein paar Bälle spielen. Für den Jungen reicht es noch, deine Fußballkünste so, in dem Zustand. Hat auch gereicht. Habe ich 5 Minuten mit dem gebolzt oder so, dann kam noch der Mopf dazu, der war auch nicht ganz nüchtern. Und dann war es dem Vater von dem Jungen ein bisschen zu viel. Der hat dann sein Kind hergerufen und hat gesagt, wir gehen jetzt. Aber und der hatte den Spaß seines Lebens, der Junge, wo ihr da wart. Und der Vater hat voll rumgestresst. Ja, ich weiß auch nicht, was der wollte. Das weiß niemand so genau. Das war ein bisschen schade. Naja, wir haben uns danach noch entschieden, auf den Fellbacher Herbst zu gehen. Da ist dann noch ein bisschen eskaliert. Ich glaube, das müssen wir aber nicht so breit austreten. Nee, aber auf jeden Fall, ihr wisst ja, wenn man von Bier auf Wein umsteigt, wird es knackig. Ich habe es ausgelassen. Ich habe gewusst, dass das nichts ist für mich. Ja, im Alter. Ne? Im Alter. Da wird man halt weise. So ja. Ja, und das war unser Samstag. Das war unser Samstag. Also ich wurde auch von vielen gefragt, ja, wie fandest du jetzt dein erstes Mal Stadion und so? Und ich muss echt sagen, das ist schon eine Gaudi so. Also ich glaube, die Gruppe macht es halt auf jeden Fall aus. Vor allem, je mehr man ist, ich glaube, desto witziger wird es ab einer bestimmten Anzahl. Also ich glaube, mehr als 6 wird es halt dann wieder ein bisschen, muss man wieder nach allen gucken. Und alle müssen nochmal aufs Klo und so. Das macht es dann vielleicht wieder ein bisschen stressig so. Aber man braucht schon so eine kleine Grundanzahl an Leuten, die da dabei sind. Und ich brauche es auch nicht allzu oft. Keine Ahnung. Ich glaube, es reicht jetzt für mich erstmal für eine gute Zeit. Außer es ergibt sich vielleicht durch Zufall. Aber ich kann es für jeden empfehlen, der es vielleicht noch nicht gemacht hat. Lasst sich da von irgendwelchen Leuten mitnehmen, die das öfters machen und habt euren Spaß. Ja, ich kann es jetzt noch nicht ganz so ganz einschätzen, wie es dir gefallen hat. Willst du das nochmal skalieren in der Carstens & Crusoe-Skala? Aber im Bezug auf was? Einfach das Erlebnis? Das Erlebnis. In Bezug auf alle Erlebnisse in meinem Leben? Ja. Super schwierig. Ja, ich musste letzte Woche auch irgendwas Verkopftes einskalieren. Das war auch nicht einfach. Also ich würde auf jeden Fall, was machen wir da vorne hin? Ja, auf jeden Fall eine 8. Das ist eine starke 8. Stark. 800.000, 800.000. 60.000 und 5 würde ich mal so geben. Ja, okay. Stark. Ist eine gute Zahl. Fällt mir gut. Ja, wie gesagt, würde ich sogar wieder machen von dem her. Sehr gut. Schauen wir mal, was wird. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht da schon ein bisschen drüber gestolpert bist. Es ist so ein kleiner TikTok-Trend. Deswegen will ich dich einfach mal hier im Podcast fragen. Denkst du manchmal über das Römische Reich nach? Nein. Wieso nicht? Ich denke nicht über das Römische Reich nach. Also der Trend ist ja, dass die Boys dann sagen, ja, so zweimal am Tag oder einmal die Woche so. Yeah. Aber mir höchstens einmal im Monat, wenn man irgendwie so ein Plakat sieht vom Mittelaltermarkt, dann denkt man sich so, ja, mit der Waffe habt ihr euch bekriegt oder so. Dann es ist auch ein bisschen schwierig zu definieren, was heißt, darüber nachzudenken. Ja, schon. Aber ich habe mich davor mit Leuten unterhalten, ganz zufällig, wo ich das erste Mal dem Trend in Anführungszeichen begegnet bin. Und ich selber für mich habe das schon, dass ich da so mindestens einmal die Woche drüber nachdenke. Ja, manchmal sogar öfters. Und mit den ersten zwei Leuten, mit denen ich drüber geredet habe, die haben gesagt, ah ja, stimmt, vorletztens, da habe ich mich ein bisschen mit dem Kolosseum auseinandergesetzt. Da kam da kurz irgendwas. Da habe ich gedacht, hey, wie haben die das damals gemacht und so. Und bei mir ist auch so ein bisschen das Ding, dass ich halt in der Schule als zweite Fremdsprache Latein gewählt habe, weil da hieß es, wenn du mit logischem Denken und Mathe und so gut zurechtkommst, dann ist Latein das Bessere. Da musst du nicht dich um diese komplizierte Aussprache kümmern und so. Stimmt ja auch zum Teil. Aber da ist es halt so, dass alle Texte, mit denen du dich befasst, die handeln halt vom Römischen Reich. Also da kommst du gar nicht drum rum. Das heißt, du tust dich mit dieser alten Sprache befassen und dann auch noch inhaltlich komplett nur mit der Zeit, mit der Welt, mit dem ganzen Ding drumherum. Deswegen stolper ich da schon häufig drüber, wenn ich irgendwie allein durch irgendwelche sprachlichen Sachen wieder auf irgendwelche Wörter komme. Mittlerweile habe ich nicht mehr viele Wörter, aber wo ich so weiß, wie sie noch im Lateinischen hießen oder so, oder wo sie herkommen. Aber das war auch auf jeden Fall eine gute Zeit lang immer bei mir. Also bei mir trifft es wirklich zu. Okay, bei mir nicht so. Also einmal im Monat, wenn es hochkommt, wahrscheinlich eher Pyramiden. Pyramiden. Pyramiden, ne? Da stolpe ich öfters drüber und denke öfters drüber nach. So geil, Alter. Vielleicht sind es ja die zwei Fraktionen. Ja. Es kommt ja auch von so einer Theorie, dass dass das Reich, weil es ja so groß war und da so viele Stammbäume so eine Verknüpfung finden in irgendwelchen Familien, dass das da halt, und weil es halt auch irgendwie prägnant war, für viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben, dass deswegen das in deine Gene irgendwie so drin ist. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht bist du halt entweder der Ägypter oder der Römer. So. Vielleicht gibt es nur die zwei Parteien, wer weiß. Aber auch interessant. Ja. Pyramiden. Pyramiden und Pharaos. Pyramiden und Pharaos. Hat man schon, kommt auch schon häufig. Ja, ich schau dasselbe, wenn man es zusammenwirft. Das ist eigentlich das gleiche Thema. Okay. Aber geschichtlich könnte man das zusammenwerfen. Ja, ich habe jetzt gedacht, du bist so ein Römertyp. Nee. So ein richtiger Römertyp. Ja. Habe ich gedacht. Besitzt du irgendwas, was so einem Römer ziemlich nahe kommt? Irgendein Gegenstand? So, Kahn. Jetzt habe ich die Frage ganz schlecht formuliert. Ein Gegenstand, so ein Morgenstern oder sowas. Ja, das hatten die, glaub nicht. Das hatten eher die Mittelalter. Was hatten Römer? Was hatten Speere und so. Und so. Die hatten noch dieses Schildkrötenformationsding, ja, so ein wo sie Schilder hatten. Und dann haben die sie überall hin und so Speere. Oder Schwerter. Schwerter hatten die auch. Die hatten safer sowas wie ein Morgenstern. Ja, ich glaube, auf jeden Fall in der Arena, da gab es alles. Ja. Da gab es Fischernetze. Stell dir vor, du kommst in diese Gladiatoren-Arena rein und deine Waffe ist ein Fischernetz. Ja. Was willst du dann machen? Fuck. Kannst direkt aufgeben. Ja. Aber es ist schon hart, wenn du das so überlegst, dass früher Leute einfach... Es waren doch Gefangene, oder? Ja. Dass die gefangenen Leute so, ja, zu unserer Erheiterung haut euch jetzt gegenseitig kaputt. Und wenn ihr gewinnt, dann gucken wir mal, ob wir euch wieder rauslassen. Wenn nicht, macht er das halt nächste Woche nochmal so. Und alle drumherum so am Jubeln. Gab es da nicht auch so richtig krasse Cheese, die so ganz oft gewonnen haben? Ja, bestimmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wegen was man alles früher verurteilt wurde, dass man da gelandet ist, aber ich glaube, wenn du da einer bist, der so ein bisschen ein Brecher war oder halt einfach geschickt mit bestimmten Waffen, ich denke schon, das kann ich mir gut vorstellen, wenn die dann da immer schön Geld, das Kolosseum voll gemacht haben, die Leute da reinlassen, schön bezahlen, dass sie da was sehen und die Leute da drin, weißt du, ja nicht wie auf dem Sportmarkt, wo du deine Spieler teuer einkaufen musst, die fallen hinten aus dem Gefängnis und raus und dann stellt sie deine Arena rein, also leicht gemachtes Geld. Keine Ahnung. War eine gute Zeit. Müsste man sich mal ein bisschen mit befassen. Mal drüber nachdenken. Ja, frag mal die Community. Ja, ich habe schon gefragt. Habe schon gerade geschrieben. Also es ist eher so ein Männerding. Wäre auch interessant, wenn es Frauen gibt, die da häufig drüber nachdenken. Ja, ist auch schon viel zu spät. Jetzt hier zu der Party. Ja. Das geht schon. Das zieht schon ein paar Runden durchs Netz. Ja. Aber es war ja davor nicht so viel. Die letzte Folge hat sich nicht so dafür angeboten. Da wird es nämlich auch schon auf der Liste stehen. Naja. Ja, ich habe noch was. Und zwar bin ich jetzt erwachsen geworden. Ja. Und ich werde immer erwachsener, merke ich gerade. Okay. Weil ich mache in letzter Zeit so Erwachsenen-Dinge. Zum Beispiel? Ich ziehe jetzt gerade aus. Ich habe jetzt demnächst eine Wohnung. Oh. So, ab 1. November ist die frei. So, das ist Erwachsenen-Ding Nummer 1. Ja. Nummer 2 ist, ich habe mir einen Tisch gekauft oder wir haben uns einen Tisch gekauft. Ja. Mit Stühlen. Ja. Das ist auch ziemlich erwachsen, finde ich. Und eine neue Matratze für mein Bett. Mhm. Das ist auch erwachsen, weil sowas macht man nicht, wenn man U18 ist. Ja, also generell Wohnung ist, glaube ich, schon ein großer Step, vor allem direkt mit jemandem irgendwie zusammenziehen. Muss man sich gut überlegen. Merkt man aber eigentlich dann schon auch vor, denke ich mal. Aber ich glaube, da ist nochmal so ein bisschen mehr das Ding, man hockt so aufeinander drauf und dann stört man sich vielleicht an Sachen, die sonst nicht auffallen, wenn man sich nur so einen halben Tag oder einen Abend lang sieht. Da ist dann halt alles da, alle Eigenheiten werden dir dann offenbart von deiner besseren Hälfte. Wo hast du deine Möbel gekauft? Da hast du alles beim gleichen Laden geholt. Nee, das stimmt nicht. Ich habe meine Matratze habe ich gekauft hier beim Windmüller in Backnang, weil da hatte ich auch meine alte Matratze her und ich wollte natürlich genau dieselbe, nur in einem anderen Härtegrad, weil ich jetzt schwerer bin als vor 8 Jahren. Okay. Deswegen ist meine aktuelle auch ordentlich ausgelegen, weil ich die damals in Soft gekauft habe. Ja, Soft denkt man, man ist gut bei einem Bett, aber ja, ist auch gar nicht so das Wahre. Nee, es muss schon zum Gewicht passen auch. Deswegen haben wir jetzt das Bett, die Matratze in der Hälfte geteilt und eine Hälfte ist Medium und die andere Soft. Ist das nicht geil? Hey, die habt ihr durchgeschnitten oder was? Nee, man kann die so bestellen, die Boxspringmatratzen. Ich habe ja ein Boxspringbett und man kann die einfach in der Mitte teilen, dass die eine Hälfte so und die andere Hälfte so. Und dann hat man sich darauf festgelegt. Und wenn jetzt der eine merkt, dass es nicht passt, muss man die ganze Matratze neu kaufen. Ja, aber es ist doch egal. Es wird schon passend. Schon ohne Matratze. Es wird passend gemacht. Ja, haben die das dann gemessen oder tue ich einfach Probe liegen? Wie macht man das? Ich habe noch nie professionell eine Matratze gekauft. Ja, also ich kannte die Matratze ja schon gut. Ich hatte ja jahrelang das gleiche Fabrikat. Das gleiche Fabrikat, dasselbe Modell, nur eine Stufe härter. Und in der Theorie liegt sich's genau gleich. Das heißt, für mich war es kein großes Thema. Okay. So, und ich habe dann meine Freundin vorgeschickt, die wusste noch nicht so ganz, welche Härtestufe sie denn gern hätte. Also es gab auch für die Boxspringbetten beim Windmüller nur dieses eine Fabrikat in verschiedenen Härtestufen. Das macht es natürlich einfacher. Ja. Und dann hat sie verschiedene Sachen Probe gelegen und ist dann auch zum Entschluss gekommen, ja, das Soft, was auch zu ihrem Körpergewicht passt, das ist schon sehr bequem. Ich finde es einfacher, wenn es gerade so was gibt wie eine Skala, wo man sagt, bei dem und dem Gewicht, das und das. Ja. Weil du liegst, wenn du dich ins Bett hinlegst, du legst dich niemals so hin, wie du später in deinem Bett liegst. Auch wenn du ein Sofa-Probe sitzen tust, da setzt du dich so aufrecht hin und denkst, ah ja, ist bequem. Und später, wenn es bei dir steht, da lümmelst drauf wie Ich lümmel auch auf dem Probesofa drauf. Das aber das, wenn einem das nicht bewusst ist, dann macht, also ich habe es am Anfang auf jeden Fall falsch gemacht. Bei das zweite Sofa, wo ich gekauft habe, da saß ich anders drauf wie auf dem ersten Sofa. Ja. Weil da habe ich dann gemerkt, eigentlich ist es kacke, wenn da so eine harte Kante ist und da das nicht so passt. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich damals Probe gesessen bin und dann so ganz aufrecht und ganz nach hinten gerutscht und denke mir, das war wohl ein großer Fehler. Nee, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, so eine Schlafanalyse zu machen. Da gibt es so ein Bett, das hat so ganz viele Motoren, die irgendwas messen an deinem Körper, wie du liegst und welche Matratze dann denn am besten zu dir passt und welche Lattenrost, keine Ahnung. Das hätte man machen können. Aber man schläft nicht wirklich da. Nee, man legt sich halt so hin. Okay. Ja, das hätte man machen können, aber Technologie. Da geht es dann eher darum, wenn du ein gesamtes Bett kaufst, ganze Konstellationen, weil es geht ja jetzt schon los bei deinen Füßen von deinem Bett. Ja. Es gibt so Füße, die haben so Federn, wo dein Bett einfach gefedert ist wie so ein Auto. Dass wenn Erdbeben kommt, dass du es nicht mitkriegst. Ja, genau. Das ist der Grund. Da habe ich einmal so dagegen gedappt, gegen so ein Bett mit Federn, das ist fast hochgesprungen, das ist echt verrückt. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Muss mal ins Bettenhaus deiner Wahl. Ja, sowas habe ich gar nicht. Wie gesagt, also was Matratzenkäufe angeht, bist du mir auf jeden Fall voraus. Da habe ich mich noch nicht reingefuchst. Aber dann hast du noch einen Tisch gekauft. Ja, das war beim Hofmeister in Biedigheim, Bissingen. Wie schwer war das? Wie lange hast du dich da umgeguckt? War das so, ne, ich habe den gesehen und musste den haben? Oder war das so, ne, jetzt sollte man es schon aussuchen und nicht mit leeren Händen rausgehen? Ja, also ich bin ja so ein spontaner Typ. Ich kaufe immer das, was mir als erstes gefällt. Und das gefällt mir dann auch. Ich weiß direkt, was ich will. Okay. So. Aber Maren ist halt nicht so. So. Deswegen habe ich mich an ihr angepasst und habe mir den ganzen Tag Zeit genommen, um mit ihr den perfekten Tisch rauszusuchen. Wir sind auch schon, nachdem wir die Matratze eine Woche vorher gekauft haben, sind wir da noch durch den Opti gestiefelt, sind danach weitergefahren zum Opti, haben uns da ein paar Tische angeschaut, mal geschaut, was ihr gefällt, was mir gefällt, mal einfach nur durchschlendern. Ja. Und dann sind wir das Wochenende drauf zum Hofmeister und haben uns da richtig Zeit gelassen, haben die Tische angeschaut, haben die Schwachstellen herausgefunden, sind durchs ganze Tischsortiment bestimmt 3-4 Mal durchgelaufen, um wirklich alles zu sehen, weil du kennst ja, du läufst das so durch und dann hast du eh nicht alles gesehen. Ja. Du musst safe nochmal durchlaufen. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, was ist mit dem? Ah, voll teuer und so, aber das sieht schon geil aus. Ja, okay. Das ist, glaube ich, bei Tischen generell das Problem. Auch bei vielen Möbeln, aber ich finde, bei Tischen ist es schon krass so. Da musst du dir vorher überlegen, willst du auf den Preis schauen oder willst du einfach, weil im Endeffekt ist ein Tisch ja, könnte was sehr Zeitloses sein. Ja, klar. Das weiß ich natürlich bei vielen Sachen nicht, aber eigentlich ist es nicht was, was du alle paar Jahre vorhast, neu zu kaufen. Da willst du eigentlich schon eher deswegen was Gescheites. Ja, deswegen war es mir auch eher egal. Eher egal. Ich wollte jetzt nicht da 4.000 Euro für einen Tisch hinblättern. Ja, aber kriegt man auch hin, wenn man es will. War kein Problem. Der Tisch, der mir am besten gefallen hat, der war so 4,5. Verrückt. Der war schon richtig, richtig geil. Ja, du hast gesagt, dass du darauf geachtet hast, dass die Tische nicht irgendwie schlechte Eigenschaften haben. Was sind bei Tischen schlechte Eigenschaften, deiner Meinung nach? Füße in schlechten Positionen, dass sich viele Leute gestört vom Fuß fühlen. Also vom Tischfuß, also im Endeffekt, wenn man unter den Tisch rutscht, dass man nicht auch sich die Knie anschlägt oder die Füße ausstrecken kann. Nicht, dass einer sich jetzt hinsitzt und sagt, warum muss ich jetzt hier schon wieder sitzen? Ah, okay. So, okay. Was. So am Tischbein. Das Tischbein zwischen den Beinen unangenehm. Das ist zum Beispiel nix. Okay. Ja, das war mir persönlich wichtig. Was mir persönlich auch wichtig war, ich wollte unbedingt einen Holztisch. Mhm. Ja, das ist ein Muss, weil ich finde, Holz, das macht einfach ein warmes Bild. Ja, das passt auch gut, glaube ich, in sämtliche Räume, egal was ihr an Einrichtung wählt. So ein Massivholz-Tischplatte sieht eigentlich immer gut aus. Ja. Wirkt auch immer sehr hochwertig, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ja, kann schon viel falsch machen. Ja. Und ich privat persönlich, jetzt kommen wir zu den Stühlen, wollte halt Stühle, die im ersten Sinn natürlich bequem sind, mit relativ hoher Lehne, weil ich ein großer Typ bin und viel Lehne brauche. Und es gibt, der neueste Trend sind so Schwenkstühle. wo du dann dich zur Seite drehst, dann stehst du auf und dann schwenkt er wieder zurück in die Grundposition. Ja. Dass du halt in der Theorie nie den Stuhl so hinstellen musst. Dass du immer fast auf seiner Position steht. Ja. Und dass du dich drehst, um aufzustehen, aber nicht dich wegschieben musst vom Tisch, um aufzustehen. Ja, genau, sowas. Das fand und ich das, lustig, weil es halt auch so ein bisschen Spielerei ist. Das mag ist ich eine immer. Riesengroße Spielerei, glaube ich. Ich glaube, ich saß auf jeden Fall auf einem, den man drehen kann, aber ich weiß nicht, ob das einer war. Also du hast mir schon beschrieben gehabt, dass das, oder jetzt gerade auch, dass der sich wieder automatisch zentriert, also dass da ein Widerstand dann kommt, wenn man sich wegdreht, dass der wieder mittig steht. Auf so einem, glaube ich, bin ich noch nie gesessen. Ich glaube, das ist ein bisschen was Neueres. Okay, ja, das ist irgendwie so ein neueste Ding. Es gibt fast keine Stühle mehr, die das nicht haben. Ich finde, in so einem Esstischstuhl muss man eigentlich auch, da sitzt man auch nicht immer aufrecht drauf. Vor allem, wenn man irgendwie so einen geselligen Abend hat, dann rutscht man da auch so ein bisschen rein. Und ja, das, klar. So muss man genauso da, also nicht nur auf dem Sofa, sondern auf so einem Stuhl muss man auch so ein bisschen reinlümmeln und dann gucken, drückt da jetzt schon irgendwo was am Rücken, am Hintern, wie auch immer. Oder rutscht man vorne die Kante runter, wenn man nur so ein bisschen nach hinten geht und so. Ja, was mir auch wichtig war, waren Armlehnen. Ich mag Armlehnen. Ja. Und dann haben wir auch einen guten Stuhl gefunden. Maren wollte übrigens nicht so einen Drehstuhl, deswegen musste ich den Verkäufer fragen, ob es den Stuhl auch in nicht schwenkbar gibt. Und das war mein Lieblingsmoment des Tages, weil der hat dann so auf seinem iPad, seinem Vertriebs-iPad geschaut, hat so ein bisschen rumgesurft. Ja, der Stuhl hat so den Namen von dem Stuhl vorher sich gemurmelt, was so ein bisschen lustig war, weil die Stühle heißen hier immer komisch. Ja, alles heißt komisch bei Möbeln. So Vulvax oder so, keine Ahnung. Vulvax ist schon ein bisschen anstößig. Ja, sowas fällt mir jetzt halt gerade ein. Ich kann dir sagen, wie der Stuhl heißt. Okay, falls in die Community nachkaufen will. Natura Armlehnenstuhl Lindale Bezugstoff. Sehr gut. Gurada Anthrazit Gestell Schwarz. Sehr gut. Ja. Und er hat dann geprüft, ob es diesen Stuhl auch in Star gibt. Ich wieder vergessen, ob es den Star gibt. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, aha, Herr Kaiser, leider nicht. Und ich so, ja. Ja. Fand ich gut. Ja, kann man bestimmt richtig Quatsch mitmachen mit so einem Stuhl. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, da ist mir noch was aufgefallen bei so Möbelhäusern, weil da schlendert man ja eigentlich immer durch. Und wenn man jetzt was kaufen will, was machst du denn? So, ich. Ja, du läufst genau zu so einer Person hin. Und in den seltensten Fällen kannst du die Sachen direkt mitnehmen. Ja. Also ich weiß nicht, es war auf jeden Fall vor ein paar Jahren so, da war das super schwierig. Ich weiß auch noch, unsere Esstischstühle, die haben, da gibt es immer einmal im Jahr einen Produktionsstopp. Das heißt, du kannst die nur zu einer bestimmten Zeit kaufen. Und wenn die dann ausverkauft sind, dann musst du warten, bis die wieder die Produktion anlaufen lassen. Dann gibt es die halt erst wieder im Herbst und Winter. Also wir haben, glaube ich, über ein halbes Jahr gewartet, bis die Dinger wieder angefangen wurden zu produzieren. Und dann bist du an der Warteschlange. Das heißt, du wartest erstmal. Also ich glaube auch, dass es ziemlich häufig so ist, vor allem glaube bei größeren Möbeln, weil die tun jetzt nicht auf Verdacht einfach 10 von den Nailbox-Springbetten machen. Die können sehr scheiße lagern. Und dann will der die ja vielleicht mit dem Leder und mit dem. Ich glaube, es wird sehr so ein bisschen wie bei Autos, wird sehr individuell heutzutage gemacht. Und die Leute mögen es auch, wenn sie noch Sachen entscheiden können und dann kannst du auch ein bisschen mehr Geld dafür verlangen. Also es ist so ein Win-Win für alle irgendwie, nur mit dem Nachteil, dass du meistens warten musst, dann gehst du zu so einem Typ, musst meistens eine Anzahlung machen und irgendwann kriegst du dann halt eine Benachrichtigung, jetzt kannst du deinen Bums abholen, jetzt ist es da. Und war bei euch auch so, oder? Ja, ich habe dann gedacht, ja okay, was machen wir jetzt? Ja okay, ich gehe mal zu dem Empfang, das war in so einem Hotel, war halt so ein Empfangstussi und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne einen Esstisch kaufen und einen Stuhl. Ich habe schon was rausgesucht. Ich bräuchte einen Verkäufer. Hat sie angerufen, dann kam ein kompetenter Mann. Und dann hat er angefangen, wo gehen wir hin? Ja, der Tisch, der Stuhl, 8-mal Stuhl, haben uns da hingesetzt, haben so die Details ausgehandelt. Ja, so und so viele Stühle. Ja, genau in dem Stoff, so wie er da steht. Auch der Tisch, so wie er da steht, in dem Holz. Genau. Und dann hat er angefangen, mir zu erklären, was denn passieren kann, wie der angeliefert wird, der Stuhl und der Tisch. Okay. Mit demontiertem Fuß und so. Und dann hat er angefangen und irgendwann habe ich ihn unterbrochen. Ja, ich bin Monteur, kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, mit wem schwätze ich eigentlich? Da habe ich gedacht, ja, okay. Hast du gefragt, was der letzte Preis ist? Ich weiß gar nicht, ob die da theoretisch einen Spielraum haben. Der Stuhl, den wir gekauft haben, der war so ein Auslauf, fast nicht Auslaufmodell, war halt so ein Sommerangebot mäßig. Hatten die da für den Stuhl, weil es den genau in dem Stoff war, der halt noch ein paar Mal auf Lager und die hatten. Wollten den schon auch loswerden. Deswegen hatten sie bis zum 1. Oktober da noch einen Sonderpreis, 50 Euro weniger. Aber wir waren am 3. Oktober da und da hat er gesagt, naja, kein Problem, machen wir für Sie. Das machen wir schon. Die haben da schon Spielraum und die haben da schon in ihre Tricks, dass man dann denkt, man hätte gespart, aber hat man eigentlich gar nicht. Ja, verrückt. Sehr schön. So jetzt musst, aber damit hat es sich ja wahrscheinlich nicht erledigt, oder? Nee. Muss noch irgendwas kaufen, was steht noch auf der Liste? Also Maren hat ein Sofa. Was wir noch eigentlich brauchen, ist sowas Fernsehmäßiges, irgendwie so ein Sideboard, wo man Fernseher draufstellt oder drunter. Mhm. Sowas in der Art und das ist super schwierig, finde ich. Ja, wahrscheinlich schon. Weil da gibt's halt auch wieder von bis und du kannst dir nie vorstellen, bis es dann bei dir steht und dann ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, wie es ist. Und manchmal hat man da irgendwie ein bisschen Bock drauf, das zu machen und sich so, ja, drauf einzulassen. Aber ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man jetzt im Zugzwang ist, dass man jetzt möglichst schnell irgendwas braucht oder ob man das noch ein bisschen aufschieben kann und lieber so zum richtigen Zeitpunkt dann zufällig irgendwas findet, was einem gefällt und was auch dann zufällig auch noch passt. Ich glaube, gehört schon ein bisschen Glück dazu. Und ja, ist einfach ein bisschen lästig auch, finde ich. Aber ja. Ich finde generell alles, was man im Laden kaufen muss, finde ich lästig. Natürlich kann man es auch online kaufen, aber da hat man ja noch weniger ein Gefühl dafür, wie es aussieht. Gerade bei Möbel, die muss man auf jeden Fall anfassen. Selbst bei IKEA. Fasst es an, guckt es euch an und nimmt es nur mit, wenn es euch zusagt. Weil das hin und her schicken ist auf jeden Fall richtiger Quatsch. Ja. Also bisher hatte ich ziemlich viel Spaß dabei. Ich fand es bisher fand ich es gut. Ja, im Endeffekt kann man es sich ja dann auch so schön machen. Und dann ist es optimal, wenn man es nicht nur macht, weil man es machen muss, sondern wenn man auch ein bisschen Spaß dabei hat. Ja, so. Sehr schön. Also Patrick, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Will ich noch was loswerden? Ja, ich habe noch ganz viele Sachen auf der Liste, aber es sind nur ganz viele Kleinigkeiten. Ja, ich habe auch noch ganz viele Kleinigkeiten, aber... Deswegen, ja doch, vielleicht eine ganz kleine Kleinigkeit. Ja. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hat einen Selbstexperiment gemacht. Der liebe The Changeman, der ist Josef mit bürgerlichem Name, aber sein Kanal heißt The Changeman. Der macht immer Selbstexperimente und alle sind bis jetzt sehr interessant gewesen, aber eins habe ich in letzter Zeit gesehen, dass ich selber dann auch zum Teil ein bisschen probiert habe. Und zwar hat er angefangen, sich kalt zu duschen, aber halt konsequent kalt zu duschen. Und ich kann allein schon das Video empfehlen, weil es sehr interessant ist, wo er erklärt, was es mit seinem Körper macht, weil das so eher ein Prozess ist. Er empfiehlt es auch am Ende nicht, als kleiner Spoiler. Aber wo ich auch schon wusste, was empfohlen wird, ist, immer mal wieder zwischenrein kalt zu machen. Das soll ganz angenehm sein. Und das ist was ich selber auch ausprobiert habe und dann konsequent bei jedem Mal duschen auch kurz gemacht habe für so ein paar Sekunden einfach kurz kalt stellen. Und das ist interessant, was man im Körper macht, weil am Anfang ist es so, wie wenn man denkt, keine Ahnung, man geht da jetzt kaputt dabei oder sowas. Und man hält es keine Sekunde mehr aus. Und irgendwann weiß der Körper, was einen erwartet. Also man kann seinen Körper da irgendwie dagegen abhärten, keine Ahnung, wie es genau beschreibt. Und das finde ich sehr interessant. Kannst du aber Wasser sparen mit. Wenn kannst du Wasser kalt sparen. Machst, dann mit der Wärme, dann brauchst du nicht so heiß, dass du es selber als angenehm empfindest. Und irgendwann kannst du dann nur noch kalt duschen. Ja. Ja, das Problem beim komplett kalten Wasser ist, dass Schmutz schlecht weggeht. Deswegen hat warmes Wasser schon seine Daseinsberechtigung. Aber es soll sogar gut sein für Kreislauf und Gesundheit und alles. Deswegen probiert es einfach mal aus. Guckt euch aber auf jeden Fall das Video an vom The Changeman. Große Empfehlung. Könnt auch generell alles von ihm angucken. Der verpackt auch alles immer schön in kunstvolle Videos und gibt sehr gute Eindrücke in sein Experiment, was er macht. Er hat das, glaube ich, 21 Tage lang gemacht. Und ja, es ist echt cool. Also so gerade so Gedanken und so Geschichten, die dann damit reinspielen. Bei ihm jetzt, das passiert bei mir jetzt nicht so. Aber das ist bei ihm anscheinend ziemlich krass eskaliert. Deswegen checkt das mal aus, das Video. Das wollte ich noch sagen. Alles klar, schön. Sehr schön. Dann bedanken wir uns für euer Zuhören und fürs hoffentliche Weiterempfehlen an die drei neuen Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, liked uns auf Instagram. Da kommt immer noch eine Story mit ein paar Sachen. Der Bubi gibt sich da größte Mühe, das möglichst interessant und schön anzuschauen, zu gestalten. Ansonsten macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schickt uns eure Fragen per Sprachmemo. Sprachmemo maximal 30 Sekunden. Haltet euch dran, wir reißen euch nicht den Kopf ab, wenn es eine Sekunde länger ist. Aber wenn es klappt, dann hätten wir fürs nächste Mal ein cooles Format. Und bis dahin sagen wir ciao. Ciao.